My amazing friends. Meine wunderbaren Freundinnen, Let's talk. lasst uns weiterreden Vocal gift. über die stimmlichen Gaben. The vocal gifts are prophecy, tongues and interpretation of tongues. Die stimmlichen Gaben sind Prophetie, das Reden in Sprachen und die Auslegung von Sprachen. I don't want to spend too much time on Und ich möchte nicht zu viel Zeit damit verbringen, this. I'm actually planning weil ich etwas am Planen bin. on recording the most incredible, maybe 40 or 50 lesson course on just the prophetic. Und zwar einen 30 bis 40 Stunden langen Kurs aufzunehmen, alles über das Prophetische. Fun, Daniel. Das wäre doch super, Daniel, oder? Involve all of our EPS students. Wir könnten all die EPS-Studenten involvieren. Oh, that would be fun. Wow, das wäre super. But the three vocal gifts of prophecy, tongues and interpretation. Aber die drei stimmlichen Gaben sind Prophetie, das Reden in Sprachen und die Auslegung von Sprachen. I personally do not believe that the tongue that you get by the baptism of the Holy Spirit. Und ich persönlich glaube nicht, dass das Sprachenreden, das man bekommt, wenn man im Heiligen Geist getauft wird, Is the same as the gift or the manifestation of tongue. das gleiche ist wie die Gabe oder die Manifestation der Sprachenrede. I believe these are two different things. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Because Paul tells us in the Corinthians that there are tongues of men and tongues of angels. Weil Paulus sagt uns im Korinther, dass es Sprachen von Menschen und Sprachen von Engeln gibt. Happened in the Acts chapter 2 when they were all filled with the Holy baptism in the Holy. Und was passierte in Apostelgeschichte 2, als alle vom Heiligen Geist erfüllt waren? So that was not a tongue of an angel. Das war nicht eine Sprache eines Engels. They all heard them speak in their own language. Sondern jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache sprechen. And they heard them declare the great works of God. Und sie hörten, wie sie die großen Taten Gottes verkündeten. I want to challenge you. Ich möchte euch herausfordern. Just throw something out there for you. Einfach etwas für euch da rauswerfen. A little mess in your beautiful mind. Um ein kleines Durcheinander in deinem wunderschönen Verstand zu verursachen. When they spoke in tongues, they actually declared the greatness of God in languages they never learned. Als sie da in Sprachen redeten, verkündeten sie die Größe Gottes in einer Sprache, die sie nie gelernt haben. All of them heard them. Alle haben sie gehört. Same thing in Acts 10 in Cornelius' house. Und das gleiche passierte in Apostelgeschichte 10 im Haus von Cornelius. When Jesus said in Mark 16, Aber als Jesus in Markus 16 sagte, These signs shall follow those who believe. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Ihr kennt ja die Zeichen. Cast the devil. Dämonen austreiben. Heal is it. Die Kranken heilen. Pick up snakes, drink poison. Schlangen aufheben, tödliches trinken. And they shall speak in new tongues. Und sie werden in neuen Sprachen sprechen. Do you know what I believe what that is? Und wisst ihr, was ich glaube, was das ist? Because the whole context is very clearly in the preaching of the gospel. Weil dieser ganze Kontext ist ja ganz klar über das Verkünden der guten Nachricht. I believe that Jesus is talking here about the supernaturally ability to speak by the power of the Holy Spirit. The good news in the language that you never learned. Und ich glaube, dass Jesus hier über die Fähigkeit spricht, in der Kraft des Heiligen Geistes in einer Sprache zu sprechen, die du nie gelernt hast. Think about it. Denk darüber nach. It's given as a sign and everything is in the context of preaching the gospel. Weil es ist ja als ein Zeichen gegeben und alles hier ist im Kontext von der guten Nachricht verkündet. Ich habe einen Freund. He was sitting in his living room. Er saß da in seinem Wohnzimmer. And it was in England, long time ago. Und das war in England, vor langer Zeit. The Spirit said, Und der Heilige Geist sagte ihm, in a few minutes there are two women knocking at your door. In ein paar Minuten werden zwei Damen an deine Tür klopfen. They knock at the door, go to the door. Und wenn sie da klopfen werden, da gehe zur Tür. Open the door, don't do anything, just speak in tongues. Und öffne die Tür und mach gar nichts außer in Sprachen reden. So, the door knocked. So klopft es an die Tür. The guy opened the door and just began to speak in tongues. Und der Mann öffnete die Tür und fing an, in Sprachen zu reden, und er hörte nicht mehr auf. Here's what happened. Das ist, was geschah. These were two Mormons that were going around evangelizing for the Mormon sect, the faith, which we know is a cult. Das waren zwei Mormonen, die herumgingen und für den mormonischen Glauben evangelisierten, von dem wir wissen, dass es eine Sekte ist. You know that the serious Mormons, they always have to go on mission trips, right? Du weißt, dass es ernsthafte Mormonen gibt, die immer auf eine Missionsreise gehen müssen, oder? Who were from the Bordeaux region of France. Das waren zwei Frauen, die aus der Region Bordeaux in Frankreich stammten. Doesn't speak any French. Mein Freund spricht überhaupt kein Französisch. The gospel to them in their own local accent of French, and they both gave their life to Jesus. Aber er hat ihnen das Evangelium in ihrem eigenen französischen Akzent verkündigt und sie haben beide ihr Leben Jesus übergeben. Schau! That's incredible. Das ist unglaublich. That's not the gift of speaking in tongues. Das ist nicht die Gabe vom Sprachenreden. That has to do with simply the power of the Holy Spirit upon you. Sondern das hat damit zu tun, dass die Kraft des Heiligen Geistes über dir ist. The Bible says that when you speak in tongues, you edify yourself. Und die Bibel sagt, wenn du in Sprachen redest, so stärkst du dich selber. Why do you edify yourself? Und wieso stärkst du dich selber? Because I believe the gift of tongues is a supernatural. Weil ich glaube, dass das Sprachenreden eine übernatürliche himmlische Sprache ist. And we speak in tongues of men and angels. Weil Paulus hat gesagt, wir reden in Sprachen von Engeln und Menschen. When you use the gift of tongues that's been given to you through the Holy through the gift of the Spirit. Und so, wenn du die Gabe der Sprachenrede brauchst, die dir durch den Heiligen Geist gegeben worden ist, you get edified through it because you speak a heavenly language. Dann bist du selber dadurch gestärkt, weil du eine himmlische Sprache sprichst. It was not a heavenly language in Acts 2. Aber in Apostelgeschichte 2 war es nicht eine himmlische Sprache. So we need to strive and desire that gift. Also wir müssen uns nach dieser Gabe ausstrecken und uns danach sehnen. And then of course it talks about interpretation of this tongue, but we'll talk about this next time. Und da ist noch die Auslegung von Sprachen, aber darüber werden wir das nächste Mal sprechen. So.